Schönen guten Tag. Dies ist eine Aufnahme der ersten Podiumsdiskussion der Bochumer Piraten. Die Diskussion zum § 16 der Bochumer Sicherheitsverordnung, besser genannt dem Glasverbot, fand am 1.8.2012 im Casa Cuba vom AK Kommunalpolitik der Bochumer Piraten statt. Die Moderation wurde von Felix Kannengießer geleitet. Es diskutieren Frau Gulan, Leiterin des Ordnungsamtes, Hauptkommissar Frank Harder, Stefanie Kotalla für die Piraten und Thomas Sievert, der zweite Vorsitzende des Fanclubs 1848er des VfL Bochums. Die Bochumer Piraten wünschen Ihnen ganz viel Spaß dabei. Von meiner Seite hier heute Abend in der Casa Cuba. Mein Name ist Felix Kannengießer. Ich habe hier heute die Ehre, den Job als Moderator zu übernehmen bei der Diskussion heute Abend. Worum es heute Abend geht, das ist das Glasflaschenverbot bei Heimspielen des VfL Bochum, das durch die Bochumer Sicherheitsverordnung seit dem 26. März in Kraft getreten ist. Der § 16 stellt dort eine räumlich und zeitlich begrenztes Verbot dar, Glasflaschen während der VfL-Heimspiele zu verkaufen oder mit sich zu führen. Vor dem Beginn der neuen Bundesliga-Saison wollen wir ein bisschen darüber reden, Pro und Contra abklopfen und vielleicht schon mal erste Praxiserfahrungen sammeln. Vielleicht darf ich zuerst Sie zu Wort bitten, Herr Harder. Warum ist in Bochum ein Glasflaschenverbot vonnöten? Weil wir in der Vergangenheit beweissicher dokumentiert durch umfangreiches Videomaterial große Probleme mit den Fans haben. Wir haben in Bochum ein räumliches Problem, was die Lage unseres Stadions betrifft. Anders als in anderen Städten liegt das Stadion in Bochum sehr nah an der Innenstadt. Der Weg vom Bahnhof, wo in der Regel ein Großteil der Fans ankommt, zum Spielort Ruhrstadion oder Revierpowerstadion, wie es jetzt heißt, wird in der Regel nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln begangen, sondern die Leute marschieren da hoch. Das ist ein Fußweg von 1,2 Kilometern, wird nur auf wenigen Straßen durchgeführt. Die Straßenbahn bzw. U-Bahn, die unten fahren, fassen einfach nicht so viele Leute. Die kommen zum Teil mit 700 bis 1000, manchmal sogar mehr, Leuten am Hauptbahnhof Bochum an mit dem Zug. Und die ziehen dann im Tross dort hoch, von uns begleitet. Dieser Weg, diese 1,2 Kilometer, Zeit geschätzt so zwischen einer halben und einer Stunde, ist immer das Problem. Also da werden fantypisches Verhalten schon an den Tag gelegt. Und die Vergangenheit hat gezeigt, dass da erstens in Masse Alkohol konsumiert wird, was zu einem entsprechenden Verhalten der Leute geführt hat. Und bei Auseinandersetzungen, die es leider auch immer wieder auf diesem Weg gab, sind also in großer Zahl Flaschen geworfen worden auf gegnerische Fans, auf uns, auf Unbeteiligte und auf sich selber sogar. Also da ist auch keine Rücksicht drauf genommen. Frau Gulan, ich bin vom Ordnungsamt. Wie wird das Ganze umgesetzt? Wie soll das, oder das Ganze läuft ja schon seit dem 26. März, wie wird das umgesetzt? Also was die anreisenden Fans anbelangt, darum kümmert sich die Polizei, wie Herr Harder das gerade auch geschildert hat. Es gibt ja nicht nur das Glasmitführungsverbot, sondern eben auch das Glasverkaufsverbot. Und das betrifft also in den innenstadtnahen Straßen, insbesondere die Trinkhallen und die Imbissbetriebe. Die Imbissbetreiber und die Inhaber dieser kleineren Lädchen sind entsprechend informiert. Also das war bisher auch eine Praxis auf freiwilliger Basis, bevor die BOSFU erlassen worden ist, sprich in Kraft getreten ist. Und mittlerweile ist es so, dass die Inhaber das auch nochmal schriftlich von uns erhalten haben. Es gab nochmal mündliche Erläuterungen dazu. Alternativ, also zum Glasflaschenverbot, können also die Trinkhallenbetreiber Bier oder andere Getränke in Dosen verkaufen oder aber auch während dieser Zeiträume Getränke in Plastikbechern ausschenken. Ja. Frau Kotalla, wie steht die Piratenpartei zu diesem Thema Glasflaschenverbot bei VfL-Heimspielen? Ja, wir haben da ziemlich lange drüber diskutiert und eigentlich fanden wir das gerade bei sowas, bei Events wie Bochum Total, finden wir es eigentlich sehr gut. Aber wo wir halt ein bisschen Schwierigkeiten mit haben, ist, dass sehr viele Anwohner auch noch betroffen sind und das Zeitfenster ist auch groß. Also wir reden von einem Zeitfenster von 6 Stunden, in dem das Glasverbot gilt. Und eigentlich liegt es im Ermessen des einzelnen Polizeibeamten, dann zu sagen, dich kontrolliere ich und dich nicht. Und da sehen wir Schwierigkeiten. Herr Sievert, wie sehen Sie das aus der Sicht der Fans, aus dem Lager der Fans? Ja, aus dem Lager der Fans sehe ich das folgendermaßen. Ich laufe selber regelmäßig, wie Sie gesagt haben, die Kasperstraße auch hoch, vor und auch nach dem Spielen. Man sieht rein subjektiv gemeint jetzt nicht massenhaft jetzt kaputte Flaschen da rumliegen. Die Flaschen werden auch, wenn die voll abgestellt werden, zeitnah von den Pfandsammlern entsorgt. Es ist vielleicht ein Problem mit Gästefans, das kann ich nicht beurteilen, weil ich selten im Gästeblock mit dabei bin. Nur warum man dann als normaler Fußballfan zu Hause in seinem Stadion auf dem Weg dahin nicht in Ruhe ein Getränk einer Glasflasche konsumieren kann, leuchtet mir persönlich nicht ganz ein. Und das ist auch in gewisser Weise eine Einschränkung der Freiheit, dass man wählen kann zwischen den verschiedenen Produkten, die da sind, weil zum Beispiel Oelsche Brauerei bietet ihre Produkte nicht in alternativen Verpackungen an, also dass man da halt eine gewisse Einschränkung auch hat von der Seite der Auswahl und so weiter. Das ist, heißt, dass es halt eine Einschränkung für die Fans darstellt, wo jetzt wieder viele pauschal vorverurteilt werden, obwohl wenig passiert im Verhältnis. Ja, also eigentlich haben Sie mir die richtigen Stichworte schon gegeben. Zum einen ist es in der Tat in Masse ein Problem mit den Auswärtsfans. Denn das sind die, die am Bahnhof ankommen. Und das sind die, die uns viel Arbeit auf dem Weg zum Stadion machen. Nicht umsonst gibt es ja schon seit Ewigkeiten eigentlich im Stadion ein Glasverbot. Da wird ja nur in Pappbechern ausgeschenkt. Ja, das Problem haben wir insofern dann auf dem Rückweg in viel geringerem Umfang und in viel geringerem Maße, weil die Leute dann keine Glasflaschen oder andere Glasbehälter mit sich führen. Was das Einschränken der Freiheit betrifft, räume ich natürlich ein, ist aus unserer Sicht aber dermaßen marginal, dass wir meinen, das ist zu vernachlässigen. Wir wollen ja keinen daran hindern, Alkohol zu trinken. Er kann aus einer Dose trinken, auf so einen Pappbecher, wie es im Stadion üblich ist, aus einem Tetrapack, was es heute alles gibt. Es geht wirklich nur um das Transportmedium Glas und diese Einschränkung ist aus unserer Sicht dermaßen gering, dass wir sagen, das ist zu vernachlässigen im Hinblick auf den großen Erfolg und auf den Nutzen, den wir aus dieser Maßnahme haben. Sie sprechen ja davon, dass Sie massive Probleme haben und auch das Verletzte dadurch in großem Umfang entstehen. Eine Frage jetzt, aktuelle Saison wird wahrscheinlich noch nicht komplett ausgewertet sein, Saison 2010, 2011. Wie viele Verletzte im Umkreis des Bochumer Stadions wurden konkret durch Glasflaschen, sei es durch die Splitter, sei es durch herfliegende Flaschen oder sonstiges verletzt? Kann ich Ihnen nicht sagen. Weiß ich tatsächlich nicht, also die Informationen habe ich nicht. Das hätte Herr Gritzeller vielleicht besser beantworten können, also da muss ich leider passen. Kann ich nachliefern, die Zahlen. Gibt es in so Größenordnung etwa, wie viele das sind? Einzelne? Also über die Saison gesehen sind da schon einige an Kollegen, die da verletzt worden sind. 20, 30, 50? Ich rein spekulativ. Ich würde Ihnen jetzt irgendwie eine Zahl aus dem Bauch sagen, die nicht verlässlich ist. Also vielleicht können wir nochmal einhaken. Sie sagten, es sei eine Freiheitsanschränkung, aber Frau Kotella hat es auch gesagt, Anwohner wären betroffen. Das ist ja gerade nicht der Fall. Wir wollen nicht die Anwohner treffen, wir wollen nicht den Besucher treffen, der vielleicht ein Gastgeschenk dabei hat, sondern es geht in der Regel um den sogenannten erlebnisorientierten Fan. Genau. So, das ist so das Schlagwort. Genau. Und wenn er noch keiner ist, dann kann er unter Umständen auch einer werden. Also es gab einschlägiges Filmmaterial. Das war schon heftig, sage ich Ihnen ganz ehrlich. Also wenn ich jetzt als unbeteiligte Dritte mich auf diesem Weg Kaspar Straße rechts und links auf dem Bürgersteig bewegen würde, ohne dass ich vielleicht ins Stadion wollte, dann möchte ich solch einen Wurf bzw. die Verletzung dadurch nicht davontragen wollen. Und letztendlich geht es darum, unbeteiligte Dritte zu schützen. Gibt es denn da Initiationspunkte, dass man sagt, jetzt mussten wir das unbedingt machen? Wann die Diskussion angefangen hat, weiß ich gar nicht. Ich bin also selbst seit Sommer letzten Jahres in dieser Funktion und da lief die Diskussion. Da gab es schon erste Ruheentwürfe der jetzigen Sicherheitsverordnung, diskutiert worden, ging hin und her, im Rat ist drüber gesprochen worden. Letztendlich ist diese Form, wie sie jetzt vorliegt, zu unserer vollsten Zufriedenheit so dann in Kraft getreten. Ja, vielleicht kann ich noch mal einmal auf das eingehen, was Frau Gunan gesagt hat. Die Oma, die mit ihrem Marmeladenglas kommt oder meinetwegen auch mit der Flasche Wein, die da vielleicht wohnt, die ist nicht die Zielgruppe, die wir im Auge haben. Wir haben im Bereich der Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten einen Ermessensspielraum. Anders als bei Straftaten, wo durch die Strafprozessordnung unser Ermessensspielraum auf null reduziert ist, haben wir bei der Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten durchaus mit Augenmaß und unter Beachtung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes einen Ermessensspielraum. Und ich zitiere gerne meinen Chef, der immer spricht davon, dass wir dieses Mittel, das wir dringend brauchen und haben wollen, möglichst in homöopathischen Dosen einsetzen wollen. Das heißt, wir wollen tatsächlich nur an den Fan, der erkennbar mit solchen Gegenständen in der Hand den Bahnhof verlässt, das ist auch die Schranke, wo wir dann zum ersten Mal aktiv werden könnten. Wir vermitteln dieses Verbot übrigens schon im Vorfeld an die Gastfans. Es gibt ja einen regen Austausch von sogenannten szenekundigen Beamten, die jetzt schon im Vorfeld des Dresden-Spiels, ein Spiel, was wir mit großen Spannungsmomente betrachten, die da kommunizieren, schon seit Wochen. Da ist dieses Glasverbot jetzt mitgeteilt worden, in der Hoffnung, dass sich der Dresdner Fan, der mit dem Zug kommt, dann möglichst auch daran hält. Und ist das mitgeteilt worden? Da kommunizieren unsere Kollegen miteinander. Jeder Bundesliga-Verein, ich glaube inzwischen runter bis zur dritten Liga, ist erlassmäßig gehalten, sogenannte szenekundigen Polizeibeamte. Das sind also zwei Kollegen in Bochum, die nichts anderes machen, als sich mit Problemen rund um den Fußball zu befassen. Die im Nachgang, wenn wir so Straftäter durch Fußballeinsätze haben, die diese Sachen ermitteln, die im Vorfeld präventiv sich mit anderen Stellen auseinandersetzen, und über diese Schiene, über diesen Weg kommunizieren wir das in die anderen Städte. Es ist ja nicht so, dass diese Problematik nur in Bochum auftritt. Die tritt ja in jedem anderen Ort auf, in dem es Erstligisten, Zweitligisten gibt. Richtig. Dann machen wir uns einmal in Grenzaufsetzung. Genau. In welchen anderen Städten finden denn diese Glasverbote auf regelmäßiger Basis in Anwendung? Habe ich jetzt. In welchen anderen Städten finden Glasverbote im Stadionumfeld auf regelmäßiger Basis Anwendung? Ja. Außer bei Hochrisikospielen. Bei Hochrisikospielen gibt Ihnen durchaus recht, wenn genau. Wenn ein Mob von 5000 Leuten aus Dresden hochzieht, dass Sie da nicht unbedingt bei dem Klientel, was auch häufig mitreißt, die Glasflaschen ganz vor die Helme bekommt, kann ich Sie durchaus nachvollziehen. Aber auf der anderen Seite sind das die Gästefans. Und die Verordnung kann ja auch theoretisch bei den Heimfans angewendet werden, ist ja auch dafür gedacht. Und Sie hatten gerade gesagt, man entscheidet nach Augenschein. Was heißt nach Augenschein? Nach Augenmaß. Nach Augenmaß. Dass wir zum einen das Phänomen vor uns haben, das ist ein Fußballfan, ja. Der fantypisches Verhalten zeigt. Das ist ja nicht nur der stille Trinker, der da hochwandert in aller Ruhe, sondern das ist in der Regel begleitet von entsprechenden... Da wird skandiert, da wird... Der darf also nicht trinken. Der dann rumholt, darf nicht trinken. Doch, trinken dürfen alle. Aber nicht aus Glasbehältern. Der Bürger, der in diesem Sperrgebiet wohnt, ist nicht derjenige, den wir in erster Linie vorgesetzt haben. Ich habe hier eine Frage gelesen, werden denn die Anwohner kontrolliert? Das werden sie nicht. Nee. Das werden sie nicht. Das schaffen wir einfach massemäßig, so wie Kollegen haben wir gar nicht, weil wir halt gebunden sind durch diese Menge von Leuten, die da hochmarschieren. Und das ist auch gar nicht unser Ziel und unser Wunsch. Frau Golan, bei Ihnen war am 19. ein Zitat in der Watz aufgetaucht, dass der friedliche Familienvater mit Kind nicht kontrolliert werden soll, sondern halt die Fans, die potenziell Randale machen. Woran sollen die Polizeibeamten das entscheiden? Man sieht den Leuten nicht von außen an, die SKBs. Also vertrauen Sie mir, das ist eine Szene, die wir kennen, die von den, also bei Auswärtsspielen werden diese Fans grundsätzlich auch von ihren szenekundigen Beamten begleitet. Ja, klar, das heißt, die Dresdner bringen ihre Kollegen mit, bringen ihre Fanbetreuer mit, ihre Fanprojekte mit. Das ist eigentlich ein recht enges Zusammenarbeiten und die Leute, die wir im Fokus haben, sind uns bekannt. Also das können Sie einfach unterstellen, glauben Sie mir. Dass uns der eine oder andere mal durchwischt, das will ich nicht. Das heißt, Ihre Beamten würden auch nur diese Leute kontrollieren und auf das Glasverbot hinweisen und gegebenenfalls durchsetzen? Oder auch Leute, die nicht bekannt sind und dann einfach da hochgehen und auch zwar mit einem Schal in Ruhe ihr Fiege trinken und dann die Kasse verschlafen? Wenn Sie Teil der großen Gruppe sind, dann würden wir da rangehen. Weil das sind dynamische Prozesse, die Leute mitreißen. Da würden wir sagen, das würden wir tun. Der Einzelne, der vielleicht 10 Minuten hinter dem großen Tross alleine da hochgeht, da könnte ich mir gut vorstellen, dass wir sagen, ein harmloser Einzelfan, welchem Schal er immer umhat, das ist nicht unser Mann. Also abgestellt wird ja immer auf den Gefahrenmoment. Also das heißt, es wird eine Gefahr unterstellt. Von demjenigen, von dem keine Gefahr ausgeht, da muss man auch nicht einschreiten. Das ist im Prinzip der Inhalt, der Bestandteil des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit. Ja, also ich muss nicht jedes Verbot ahnden oder jedes Verbot kontrollieren. Das muss ich nicht. Ich muss es dann kontrollieren, wenn ein Verbot nicht eingehalten wird und zusätzlich davon eine Gefahr ausgeht. Also das heißt letzten Endes, wenn ich Familie hätte und Kinder in entsprechender Kleidung im großen Mob, darf ich meinen mein Bier aus der Glasflasche nicht trinken. Aber wenn ich durchaus auf Krawall aus bin, warte ich einfach, gehe 10 Minuten hinterher und dann, man steht ja meistens an, bevor man ins Stadion kommt. Ich kann Ihnen vielleicht aus Fußballerfahrung sagen, der Einzelne, der da hochgeht, der wird es tun, nicht unterlassen, sich mit uns da anzulegen. Wir fahren ja dann. Hier unten die anderen. Ja, also wenn er als Teil dieser, dass es da Schnittmengen und Einzelfallprobleme geben kann, das räume ich ein. Also das ist sicher auch schwierig im Einzelfall zu beurteilen, aber die grobe Richtung soll also sein, dass es die großen Gruppen betrifft, die auch noch entsprechendes Verhalten zeigen, die Laufspielchen mit uns veranstalten, die halt in anderer Art und Weise auch, die schmeißen nicht nur Glas, die schmeißen Böller auf uns, sogenannte Polen, Pyros, die uns die Trommelfälle zerreißen lassen. Also das ist schon gerichtet auf diesen klassischen Krawallfan, der uns aber erkennbar ist. Also da können Sie sich darauf verlassen, das wissen wir. Das erkennen die Kollegen, die da eingesetzt sind. Sie haben jetzt gerade über die Glasflaschen gesprochen, dass die eine Gefahr für die sind. Aber auf der Kassower Straße sind auch unheimlich einfach Pflasterscheine aus der ganzen Baustelle zu entfernen. Eine volle Dose tut, glaube ich, auch weh, wenn man die abbekommt. Auch eine volle Plastikflasche kann durchaus absolut Verletzungen hervorrufen. Warum? Wenn jetzt unbedingt auf die Glasflaschen, wenn die andere gefährliche Gegenstände auch noch mitgeführt werden können. Und Sie wissen auch teilweise, dass diese Leute, die wirklich auf Probleme machen, aus sind, sonst noch mit sich führen auf dem Weg zum Stadion oder im Umkreis. Genau, so. Aus Verhältnismäßigkeit drin, weil wir tatsächlich nicht alles verbieten können, verbieten wollen und eine gewisse Gefährdung unserer Kollegen natürlich einkalkulieren müssen. Aber Glas hat eine besondere Qualität. Das haben wir, wer Bochum total vor 3-4 Jahren erlebt hat, der weiß, was Glas anrichten kann, ohne dass es geworfen wird. Und es potenziert sich um ein Vielfaches, wenn diese Dinge auf uns geworfen worden sind. Aber Bochum Total sind ja ganz, ganz andere Verhältnisse als der durchschnittliche. Ich will nur auf die Gefährlichkeit von Glas hinwirken. Also, dass wir natürlich nicht verhindern können, bei einem der letzten Spiele sind Plastikwagen auf uns geschmissen worden. Also, man kann nicht hundertprozentige Sicherheit schaffen, aber die durch den geringen Grundrechtseingriff Glasverbot zu erreichenden Gewinne sind für uns dermaßen groß, dass wir zusammen mit der Stadt Bochum dieses Ziel erreicht haben. Und ich hoffe, dass die Saison jetzt zeigt, wir hatten ja kaum Erfahrung damit zusammen. Es ist im April in Kraft getreten. Ich glaube, da gab es noch ein absolut März. Ein oder zwei unproblematische Heimspiele, es gab nicht einen Fall, wo wir davon bislang Gebrauch gemacht haben. Das kann auch so bleiben, meinetwegen. Ja, da kam Ingolstadt oder ich weiß nicht, wer da war. Also Vereine, die uns halt keine Sorgen machen. Das heißt, München 1860, Karlsruhe und Braunschweig. Ja, also es sind alles Vereine, die uns nicht erstmal München 1860 ist ein Verein, der relativ weit weg ist. Die standen nicht gut, diese fanatische Solidarisierung, wie zum Beispiel bei Ostvereinen, gibt es in dem Maße nicht. Zumindest waren das Spiele, die uns in der Hinweg keine Sorgen gemacht haben und deshalb gab es da auch keine Schwierigkeiten. Ja, natürlich hat auch ein gewisses Konfliktpotenzial. Ich bin aber, also vielleicht wäre es noch sinnvoller gewesen, diese Situation nach dem Dresden-Spiel zu machen. Ich bin sicher, dass der Anmarsch der Dresdner Fans anders laufen wird. Frau Kudala sprach es ja auch gerade schon an, ein Fußball-Heimspiel ist alle 2 Wochen. Wieso hat man das dann nicht nur auf gefährdete Spieler gemacht, wie zum Beispiel gegen Dresden oder ähnliches? Weil wir nicht wissen von vornherein, ob es ein gefährliches Spiel ist. Es gibt zwar vom Innenministerium eine Qualifizierung, da hilft uns der DFB auch so ein bisschen bei, sogenannte Risikospiele als solche zu identifizieren. Wir sind aber immer wieder auch bei einfacheren oder vermeintlich einfacheren Spielen auf solche Probleme gestoßen. Und um ein handhabbares, sicheres Instrument in Händen zu haben, ist es so formuliert worden, wie es jetzt ist. Vielleicht führen Sie jetzt nochmal aus, warum ist es gerade wichtig, dass dieses allgemeine Glasverbot gibt? Weil Sie sagten ja auch gerade, Einzeltäter würde man sowieso erkennen. Das ist wichtig für die Handhabung der Polizei. Wir haben jetzt ein Instrument, um im Vorfeld tätig zu werden. Wir können durch die Kommunikation lange vor den Spielen die Fans fremder Vereine darauf hinweisen, dass wir dieses Instrument haben, dass das nicht gestattet ist. Wir können, bevor geworfen wird, können wir einem Menschen seine Glasflasche wegnehmen. Bevor Randale, bevor Theater passiert, haben wir die Möglichkeit zu sagen, bitte entsorgt das selber oder wir nehmen sie dir weg. Solche Möglichkeiten haben wir. Das hatten wir vorher nicht. Wir mussten warten, bis er geworfen hat. Ja, aber aus dem fußballerischen Umfeld ist mir das durchaus noch bekannt, bei Auswärtsfahrten, dass dann halt im Rahmen der Anreise schon am Heimbahnhof die Glasflaschen entsorgt wurden, sodass wir als Gästefans damals keine Glasflaschen in Leverkusen oder Köln oder so zum Beispiel mitgeführt hatten mehr. Auf freiwilliger Basis? Nein. Entweder sie schmeißen die Glasflasche weg. Oder im Zug. Da gilt wieder das Hausrecht der Bundespolizei. Genau. Im Rahmen der Zugfahrt. Und die Vereine, von denen Sie reden, sind meistens Vereine, die in großen Scharen über eine Bahnfahrt angereist kommen. Sei es mit einem Sonderzug, sei es mit Wochenendtickets, organisierten Wochenendticketfahrten, also die 2, 3 Züge hintereinander voll machen. Da würden also andere Handhabungsmöglichkeiten noch bestehen, nämlich dieses Glasverbot auf Rahmen des Hausrechts der Bundesbahn in Kombination mit einem Verkaufsverbot, wie es eh schon bestanden hat. Das heißt, Sie müssten gar nicht den normalen Fällen mit diesem Paragraph 16 der Bochumer Sonderverordnung belangen und eingreifen in dessen potenzielle, in dessen Rechte. Die Sicherheit ist leider nicht lückenlos. Also ich denke, dass auch in den Zügen viel Alkohol aus Glas konsumiert wird oder mitgeführt wird für den weiteren Weg. Die Leute kennen natürlich auch die räumliche und örtliche Situation in Bochum. Die wissen, dass da erstmal so ein Fußmarsch ansteht und da wird sich weiter Kraft und Mut angetrunken. Das ist Fakt. Also, ja, aber wenn die Leute keine Glasflaschen im Zug mit haben und auch im Glas keine Flaschen haben. Das ist nicht lückenlos zu finden. Wenn die in Dresden oder in Rostock oder wo auch immer mit 700 Leuten den Zug besteigen, dann wird da nicht lückenlos kontrolliert. Also das geht nicht. Also in Bochum wurde es muss kontrolliert werden, auch sozusagen von Seiten der Bundespolizei. Da stand an dem Bahnhof auf, jeweils 5 Respekt. Leute. Und jeder, der hoch wollte, Taschen auf, alles nachgucken. Jeder, der mit einer Glasflasche bei hatte, durfte die direkt unten im Müllheim entsorgen und er kam nicht hoch. Ja, umso erfreulicher, dann greift das eine in das andere. Ja, also für mich ist das keine Kontraindikation, dieses Verbot nicht zu haben. Frau Kotala, hat das gemacht? Ja, also das, was ich sehr charmant finde, dass er von ihrer Seite, sowohl von der Stadt als auch von der Polizei, wünscht wird, dass die Anwohner nicht kontrolliert werden. Aber was uns halt als Partei auch gewundert hat, wieso finde ich das dann in dem Text nicht wieder? Also wieso ist prinzipiell jeder kontrollierbar auf dem Weg zum Stadion? Nicht nur der Fan, sondern eigentlich dieser Text erlaubt es, jeden zu kontrollieren. Also Sie meinen quasi sowas wie anliegerfrei? Ja, sowas wie anliegerfrei, ja. Weil es betrifft halt sehr viele Leute. Bochum ist eine Stadt, wo man tatsächlich auch bis in der Innenstadt, also in der Innenstadt wohnen kann. Also wäre sowas möglich? Anliegerfrei. Also das geht jetzt in die juristische Tiefe. Das kann man aber gerne mal klären lassen. Also die Idee finde ich gar nicht so abwegig. Ich notiere mir das. Ich habe jetzt die redaktionelle Arbeit nicht mitgekriegt, warum das jetzt nicht da reingekommen ist. Es gibt darüber hinaus allerdings, gut, das ist nicht Teil des Textes, von daher hätte das vielleicht Anspruch auch gehabt, da reinzukommen. Es gibt einen Kommentar auf der Homepage der Stadt Bochum, der hat heute Mittag nochmal kurz reingeguckt, wo genau dieses Ermessensprinzip nochmal erklärt worden ist und auch genau dargelegt worden ist, wer für das Ziel wofür und wer nicht. Ja, es ist. Ich verstehe aber Ihre Frage. Es ist gar keine Frage. Es geht um diese grundsätzliche Sache. Also ich meine, wir wollen Ihnen natürlich von Seiten nichts unterstellen, aber wir sehen halt immer wieder, dass es da halt Konflikte geben kann. Vielleicht nicht unbedingt von der örtlichen Polizei, aber von Kollegen, die von außerhalb hergeholt wurden, die dann meinen, so jetzt befrieden sie Bochum. An Orten, wo dass das im Einzelfall sicher nicht ausgeschlossen werden kann, da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Ich kann Ihnen vielleicht nur zum Prozedere sagen, bevor der Einsatz anläuft, Stunden vorher gibt es also eine Einsatzbesprechung mit allen, insbesondere den auswärtigen Polizeiführern, die also die taktischen Maßgaben des Polizeiführers erfahren und sogenannte Polizeiführervorbehalte. Und eins dieser Polizeiführervorbehalte ist der Umgang mit dem Glasverbot. Also es wird den Kollegen mitgeteilt, die wiederum multiplizieren das in ihre Züge, in ihre Hundertschaften, in der Hoffnung, dass dann alle auf dem gleichen Stand sind. Ich hatte Sie gerade schon gefragt, wie es in anderen Städten geregelt ist. Zum Beispiel nehmen wir direkt in die nächste Nachbarstadt Dortmund. Wie ist das in Dortmund Ihres Kenntnisstandes nach geregelt? Also von Dortmund kann ich es Ihnen nicht bestätigen. Ich kenne es aber aus Köln und aus Mönchengladbach. In Köln ist das Glasverbot im Umkreis des Stadions noch. Ja, genau. Und im direkten Umkreis, in Mönchengladbach ist es genau das Gleiche. Ja, richtig. In Dortmund gibt es auch ein Glasverbot, und zwar beim Derby gegen Schalke. Und zwar, wenn ich einmal punktuell kurz hier zeigen darf, wie groß der Unterschied ist zwischen den räumlichen Umkreisen. Mhm. Einmal Bochum, wo wirklich große Teile... vielleicht erklären Sie das auch an. Genau. Ja, also hier ist auch nochmal ein Plan von... Also das ist der Dortmunder Bereich, was da gesperrt war. Das ist, ich weiß nicht, ob Sie das erkennen können, das ist hier das Stadion. Und dann darum wirklich nur der direkte Straßenbereich, also der direkte Anreise, also der direkte Bereich vorm Stadion. Da ist noch nicht mal die U-Bahn-Haltestelle komplett mit drin. Während es in Bochum halt wie Sie darauf sehen können, fast die komplette östliche Innenstadt ist, mit dem Bereich darüber. Das ist ja eine andere Verhältnismäßigkeit. Ja. Und wir reden jetzt, als ich in Dortmund war, von einem Hochrisikospiel, wo Ihre Kollegen Arbeit haben ohne Ende. Und in Bochum reden wir jetzt mittlerweile von zweiter Liga mit einem Zuschauerschnitt von 14.000 Leuten maximal, wo wenige Vereine mit einem erhöhten Konfliktpotenzial da sind. Das ist aber, ich kenne nicht alle Spielstätten der ersten und zweiten Bundesliga, aber ich kenne keine andere Spielstätte, wo Stadion und die Ankunft dermaßen strukturiert sind wie in Bochum. Also der Bahnhof in der Innenstadt, das Stadion nur 1,2 Kilometer entfernt und dieser Weg muss halt zurückgelegt werden. Und in der Masse der Leute machen die das zu Fuß. Das ist genau die Strecke, die sie da wiederfinden. Richtig, und in Dortmund sind es, glaube ich, 2,5 oder 3 Kilometer vom Bahnhof, das laufen viele Fangruppen auch in großen Bahnhof. Eben nicht, die kommen in großer Menge mit öffentlichen Verkehrsmitteln da an. Es gibt immer wieder die Ankündigung über die verschiedenen Märsche zum Westfalenstadion und so weiter. Und die finden bei jedem größeren Verein aus dem näheren Umkreis, die mit einer massiven Fanzahl, auch in Dortmund statt. Also in Bochum ist es so, wir haben hier leider Gottes, muss man vielleicht so sagen, eine falsche Lage unseres Stadions. Also wenn das ausgelagert wäre, außerhalb der Innenstadt, wäre es vergleichbar mit Köln und Mönchengladbach. Das heißt, man könnte sich dann ein räumliches Glasverbot auch im Umfeld des Stadions vorstellen. Aber hier, so wie der Herr Haller es ja auch zu Eingang dargestellt hat, ist es tatsächlich so, dass der Anmarsch vom Hauptbahnhof über den Außenring, über die Kasper Straße erfolgt. Und das ist das Besondere dieser örtlichen Lage hier in Bochum. Und wenn Sie die Diskussion in den politischen Gremien verfolgt haben, dann war ja ursprünglich der Einzugsbereich noch wesentlich größer. Also das heißt, man hat es jetzt auf ein Minimum reduziert. Dieses Minimum ist ja trotzdem eine Einschränkung der Leute, die da hoch wollen. Sie haben ja selber gesagt, das ist halt... Gewollt. Gewollt. Gewollt. Das ist gewollt. Das ist politisch gewollt. Also, der Rat hat so entschieden. Wir wägen ja Grundrechte gegeneinander ab. Und wir haben uns dazu entschieden zu sagen, das Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit einer Zahl X, die wir von Spieltag zu Spieltag unterschiedlich ist, ist uns wichtiger als diese zeitliche und räumliche eingeschränkte Freiheit des Konsums von Alkohol aus Glas. Mhm. Alles andere ist ja frei, die können tetrapackweise Wein trinken, die können aus Dosen ihre Getränke trinken. Es geht wirklich nur um dieses Transportmedium Glas. Und wenn man das gegeneinander stellt, also da können Sie mich auch nicht überzeugen, dann sage ich, dieses Recht auf körperliche Unversehrtheit einer unbestimmt großen Zahl von Leuten, auch wenn sie vielleicht im Moment erstmal nur fiktiv ist, weil die Glasflasche selber noch nicht geflogen ist, die ist für mich eindeutig höher. Okay, dann hätte ich jetzt eine Frage. Kennen Sie das Urteil aus Konstanz vom 27.07.? Da gab es ein zeitlich und örtlich beschränktes Glasverbot. 27.07. Ja. Ja. Also von letzter Woche. Krass. Genau, von letzter Woche. Letzte Woche Freitag. Da stand auch ganz groß gespiegelt online. Da hat die Stadt Konstanz auch ein zeitlich und räumlich beschränktes Glasverbot erlassen. Ja. Was von den, auch aus Sicherheitsgründen, weil in dem Strandbereich am Bodensee halt massiv angeblich Flaschen lagen. Das ist richterlich gekippt worden. Aha. Weil die Bedrohungslage so dargestellt wurde wie von Ihnen. Also es kann was sein, es ist möglich, dass was ist, es könnte passieren, es gibt Leute, die das machen. Ich glaube Ihnen durchaus, dass Sie da recht haben, aber Sie können keine Zahlen nennen, wie viele Leute wirklich aktiv verletzt wurden. Ich kann sie nicht. Die Polizei wird das können, also ich persönlich kann es nicht. Also mich würde erstmal interessieren, in welchem Maß das Glasverbot bestanden hat? Komplett zeitlich von 22 bis 4 Uhr nachts, von Freitag bis jeden Abend sogar. Ja, dann wird wahrscheinlich das Gericht den Umfang des... Nein, generell, weil es keine Grundlage gab dafür, weil keine verletzten Zahlen genannt werden konnten. Ja. Also bei Ihnen. Justiz ist unabhängig. Genau. Also wir laden ja jeden ein, das Gericht überprüfen zu lassen. Ich denke, die Stadt Bochum wird das mit ihren Justizialen geprüft haben. Ja, wir haben unser Teil dazu beigetragen. Ja. Wir sehen... Ja. Ich denke, ich spreche auch für Sie, Frau Gulan, mit großer Gelassenheit solchen Überprüfungen entgegen. Also was ich spannend finde, also sehr oft hat man ja gewisse Gesetze und Richtlinien, nachdem wirklich was passiert ist. Also manche von uns erinnern sich vielleicht noch in den 90ern, Ende der 80er, dieses tragische Unglück war mal nicht in Sheffield, wo einfach die Fluchtsituationen ganz unhaltbar waren und dann einfach viele Leute zu Tode gequetscht wurden. Aber hier scheint es irgendwie keinen Auslöser direkt gegeben zu haben, wo man gesagt hat, oh, hier gab es das Glasflaschenmassaker von Bochum. Deswegen deswegen haben wir eine Notwendigkeit gesehen. Also mir fehlt einfach so das nur weil also so nice to have, finde ich, schränkt es verdammt viele Anwohner und Bürger ein. Das können Sie meinen Kollegen der Anwohnerschaft gerne mal sagen. Also die werden Ihnen wirklich detailliert sagen können, das ist nicht nur nice to have, das ist von vitalem Interesse für uns. Es wird auch keine rechtliche Regelung erlassen, eben nur nach dem Prinzip nice to have, sondern es gibt immer einen Auslöser. Und ja, schade, dass wir heute die Videos hier nicht zeigen können. Sie werden sicherlich beeindruckt. Also Fakt ist, es hat Gefährdungssituationen gegeben, es hat Verletzungen gegeben und aufgrund dessen hat man sich eben Gedanken gemacht, ob dieses Glasverbot nicht sinnvoll wäre, um eben die Gesundheit und das Leben, darf man ja nicht vergessen, entsprechend schützen zu können. Und es gerade nicht erst zu einem solchen Massaker kommt. So genau. Weil hier ist immer wieder von diesem Videomaterial die Rede. Ich glaube, das steht da auch auf der offiziellen Präsenz der Stadt Bochum. Was für Videos sind denn das? Was ist darauf zu sehen? Videoaufnahmen unserer Beweissicherungstrupps, die bei den geschlossenen Einheiten immer mitgehen, mitfahren, die also aus einer gewissen Distanz, aber mit guter Optik, Übersichtsaufnahmen von der Masse der Menschen, von dem Verhalten der Menschen, von den Würfen, die sind wirklich also zu hören, zu sehen. Zumindest bei den großen Spielen, wo mit großer Masse für uns bekannte Problemfans ankommen. Das ist ja nicht eine Szene, die erst sich letztes Jahr konstituiert hat. Die gibt's schon über Jahre. Dass die Vereine aus dem Osten da traurige Berühmtheit erlangt hat, ist leider auch ein Fakt, der nicht ganz unbekannt und neu ist. Und vor allem vor diesem Hintergrund sind wir also bei bestimmten Spielen größer aufgestellt als bei anderen Spielen. Wie viele Vorfälle waren das in letzter Saison? Also ich glaube, Sie fragen jetzt wirklich, also mein Chef ist Nordrhein-Westfalenwald, einer der großen Polizeieinsatzleiter, der würde Ihnen die Zahlen jetzt wahrscheinlich aus dem Kopf geben können. Mhm. Ich habe erst vor ein paar Tagen erfahren an dieser Podiumssitzung. Ich reiche Sie nach, wir tauschen vielleicht mal die E-Mail-Adressen aus. Können wir gerne machen, weil laut CIS sind vorletzte Saison deutschlandweit in den ersten beiden Ligen 846 Leute verletzt worden. Deutschlandweit bei jeweils 306 Spielen pro Liga, also bei 612 Spielen. Jeder Verletzte ist einer zu viel, das ist gar keine Frage, aber wir sind da im Bereich von 1,2 Verletzten pro Spiel auf den ersten beiden Bundesligen. Jeder Verletzte ist einer zu viel, sind auch häufig Unbeteiligte dabei, das ist mit der größte Gruppe da drin, laut CIS. Wenn Sie jetzt sagen, dass halt häufiger Leute massiv verletzt wurden aus ihren Reihen. Wir haben in Bochum 17 Heimspiele. Ich weiß nicht, entweder hat Bochum einen besonders großen Anteil daran, was aus dem CIS-Bericht von 2010, 2011 nicht rausgeht, nicht hervorgeht. Wenn das dann nicht so ist, warum ist sehen Sie dann die Notwendigkeit gegeben, dieses zu erlassen? Nur weil einzelne gefährdete Spiele da sind, wie zum Beispiel nächste Saison gegen Dynamo Dresden, gegen den 1. FC Köln. Ich wiederhole mich gerne, weil der damit verbundene Grundrechtseingriff für den Bürger, für diesen Fußballfan dermaßen gering ist, er darf halt nur nicht aus einer Glasflasche trinken und die mitführen. Alles andere ist uns nicht egal, aber das tolerieren wir, das akzeptieren wir. Wir verkaufen denen natürlich nichts, aber können sie mitbringen in Masse. Es geht wirklich nur um das Transportvehikel Glasflasche, sonst nichts. Und sie können mich hier wirklich, also da müssen sie mir erklären, das ist eine körperliche Unfall. Und wenn sie zunächst auch erstmal nur fiktiv oder zu erwarten ist, die ist für mich höherwertig als dieser wirklich minimale, kleine Grundrechtseingriff, nicht aus einer Glasflasche trinken zu dürfen. Naja, man wird halt wirtschaftlich eingeschränkt dadurch, weil es halt gewisse... Ja, das können sie mir nicht weismachen. Doch, viel gibt es nicht in Dosen. Das stimmt. Dann trinkt der Bürger an dem Tag kein Fiegebier, sondern ein anderes Bier. Also das sind jetzt Argumente, die nicht besonders schlagkräftig sind in meiner Meinung. Ja, Sie schränken ja in dem Moment meine Wahlfreiheit ein. Ja, in der Tat. Sie schränken meine Wahlfreiheit ein. Ja, ganz gezielt und bewusst. Und wir sagen uns, das ist so gering. der darf heute nicht aus der Fiege Flasche trinken, sondern muss die Radeberger Dose nehmen oder so. Das ist wirklich, das ist nichts. Das ist also wirklich ein Hauch von Grundrechtseinschränkung, der einfach hinnehmbar sein muss. Im Lichte dieses großen Gewinnes, den wir daraus haben, in der Zukunft hoffentlich keine Verletzten. Dann sind wir aber wieder beim gleichen Argument. Eine Vollbrose tut auch weh. Dann müssen Sie komplettes Mitführen aller Gegenstände verbieten. Das ist sicherlich richtig. Also, dass auch eine volle Dose entsprechend blaue Flecke verursachen kann. Ich weiß nicht, ob das auch Knochenbrüche nach sich ziehen kann. Aber wenn Sie das mit einer Glasflasche oder mit Scherben vergleichen, ist die Verletzung wesentlich größer. Also der Schaden ist wesentlich größer. Und wo liegen Glasflaschen dann in diesem Bereich? Wo liegen die massiv rum? Ich gehe vor jedem Spiel die Kasseler Straße hoch, gehe nach jedem Spiel die Kasseler Straße runter. Es stehen vereinzelt Flaschen rum, die relativ schnell von den entsprechenden Pfandsern dann entsorgt werden, auch auf dem Weg die Kasseler Straße hoch. Es ist kein mehr durch Scherben, was teilweise in der Presse stand, auch durch das man warten muss, ums Stadion herum. Also Fakt ist, dass unmittelbar, nachdem der Fanblock zum Stadion gezogen ist, der USB die Fläche reinigt. Weil sonst würde die Gefahr bestehen, dass da kein Autoreifen unbeschadet durchkommt. Also ich habe häufiger früher auf dem Planetarium-Zug gesessen, mir da auch schön Bier getrunken. Da fährt kein USB durch. Ich bin Sitzplatz-Fan, ich sitze auf dem Sitzplatz, ich gehe 5 Minuten vorher ins Stadion, ich sehe, wie die Fenster hochgehen, da fährt da kein USB vorbei. Der fährt da vorbei, da kann ich nicht sein. Wenn Sie dann direkt danach, also. Ja. Okay. Also, das ist vereinbart, das ist abgesprochen, das ist geregelt und das passiert auch. Ja gut, wird morgen sonst mal drauf warten. Bitte. Wir haben jetzt viel über die Fans gesprochen. Worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, ist der Einzelhandel. Supermärkte, Kioske müssen natürlich auch ummodellieren, müssen dann alles zu Dosen machen. Wissen Sie, wie viele Supermärkte und Buden es in diesem Bereich gibt? Supermärkte keine. Trinkhallen sind es, glaube ich, 4 und Imbissbetriebe in einer ähnlichen Zahl. Die kennen das aber schon, wie gesagt, aus Vorjahren. Die stellen sich darauf ein, die kaufen ihre Getränke, also machen ihren Einkauf in Dosen. Und wie gesagt, wenn sie trotzdem noch Glasflaschen haben, dann werden nicht diese Glasflaschen verkauft, sondern es wird umgefüllt in Plastikbecher. Also praktisch das Getränk to go, was heute so beliebt ist. Der Aldi ist aber direkt im Netz. Der Aldi ist nicht betroffen. Ach, der Aldi ist genau die Lücke, die da drin gelassen wurde. Der Aldi ist nicht betroffen in der Blumenstraße. In der Finanzamt, ne? Ja. Okay, der ist genau rausgekommen. Der ist nicht dabei. Und Aldi auch nicht verkauft, glaube ich, nur harte Drogen. Aldi hat, glaube ich, auch ganz genau. Aldi hat Prosecco, Champagner, Wein. Ja, aber gucken sich die Fans an, die trinken kein Prosecco und die trinken auch kein Wein. Also ich glaube, das Bier von denen ist ein PET. Ja. Also Prosecco-Flaschen werden dann erlaubt quasi. Aber Wodka? Harte Sachen? Nein. Es gilt das gleiche wie die Bierflasche. In Händen der Fans plus ein gewisses Verhalten, plus Masse, da können wir die gleichen Maßnahmen treffen wie bei der Bierflasche. Sie hatten, was mich nochmal interessieren würde, Sie sagten die Auswärtsfans, die werden den kompletten Weg begleitet. Wie werden die im Vorhinein informiert? Ich stelle mir das schwer vor, wenn jemand von außen kommt, wie werden die vorher informiert darüber? Über die lokale Polizei. Also meine Kollegen aus Bochum haben jetzt schon im Vorfeld, ich denke mindestens 14 Tage vorher, mit ihren Kollegen aus Dresden Kontakt aufgenommen. Da läuft intensiver Telefon- und E-Mail-Verkehr. Ich meine, die Fans, die das machen die Kollegen vor Ort. Also die Dresdner Kollegen haben engen Kontakt zu den Fanprojekten vor Ort, mit dem Verein Dynamo Dresden. Und das wird kommuniziert in den Foren, in den Gremien, die es da in Dresden gibt. So ähnlich wie das hier in Bochum auch gemacht wird. Wir haben ganz engen Kontakt zum VfL Bochum, zum Fanprojekt, zum Fanbeauftragten. Das läuft eingespielt. Das ist wirklich, das funktioniert. Frag ich mal Sie als Fan, Herr Siebert, ich meine, Sie haben Sie die letzten 3 Heimspiele miterlebt? Ja. Gab es da irgendwas, ich meine, Sie werden wahrscheinlich durch die Zeitung sowieso davon erfahren. Ja, auch durch die Vorhaben im Vorfeld. Abgesehen davon, wie fanden Sie die Informationen? Ja, die Informationen sind halt rausgegeben worden, relativ halt bei den ersten Ratsversammlungen betrifft dem Thema, und zwar am 19.01. über die DRZ. Sind die ersten Veröffentlichungen dazu erschienen. Das kam für den Fan an sich relativ unvorbereitet, weil man über die Sachen im Hintergrund nicht viel mitbekommen hat. Und in meinem Fanumfeld ist das auch auf relativ wenig Verständnis gestoßen, weil das Problem nicht so exzessiv gesehen wird, wie sie das darstellen oder dargestellt haben. Ich kenne viele Leute, die Kasper hochgehen. Ich stehe mit denen in Kontakt. Die haben noch nie diese massenhaft fliegenden Glasflaschen erlebt, die sie sagen. Es gibt Probleme ab und zu, wenn man am Haus Freien vorbeigeht. Da sind aber früher Gläser rausgeflogen und entsprechend Steine rein von Leuten, die sowas machen, was man nicht tun sollte. Das noch mal, man wirft nichts auf Menschen. Das ist leider keine verbreitete Auffassung. Das Problem ist gelöst worden, indem halt in den Gastronomiebetrieben im Stadion herum nur noch aus Plastikbechern ausgeschenkt wird. Das war das einzige Mal, wo ich Glasgegenstände habe fliegen gesehen. Sonst? Die Bochumer Fans kommen halt nicht im geschlossenen Block zum Stadion. Die kommen aus unterschiedlichsten Richtungen, treffen sich in der Regel, drüben ist die Boottankstelle, das hat sich so zu einem Fan-Treffpunkt herauskristallisiert. Auch da wird nur in Dosen oder in PET-Bechern ausgeschenkt. Ja, genau. Das ist ja alles ein gewachsener Prozess und der jetzt eigentlich nur einen Schritt weitergegangen worden ist. Von daher sind die Bochumer-Fans, die dann möglicherweise auch mit Autos kommen und gar keinen Alkohol trinken, sind auch sehr viele, die sich auch nach dem Spiel dann schon mal in gebührenden Abstand die Kasseler Straße runterbewegen. Aber wie ich vorhin schon mal angedeutet habe, nach dem Spiel ist ein komplett anderes Problem, weil da ist kein Glas mehr da. In der Regel ist das alles entsorgt und im Bereich des Stadions gibt es halt nichts, ein Glas zu kaufen. Ja. Und umso erfreulicher ist es, dass Sie und Ihre bekannten Freunde, wer auch immer, eben nicht zu den problematischen Fans gehören. Zumindest was das betrifft, was das Glas betrifft. Will sie jetzt nicht... Ja, das Zeitproblem ist, das heißt, wenn man viel Zeit daran investiert. Aber Sie haben ja gesagt, Sie haben ja bis jetzt die Maßnahmen gehabt mit dem Verkaufsverbot, was ja auch Ihrer Aussage nach gerade eben relativ gut funktioniert hat. Jetzt habe ich Sie... Sie hatten gerade gesagt, dass das Verkaufsverbot von Glasbehältnissen bisher sehr, sehr gut funktioniert hat. Genau. Wo ist der Auslöser, dass man, was ist passiert, dass man jetzt dieses Agreement, was man hatte, verlassen hat und eine Stufe weitergegangen ist und die Daumenschrauben quasi für die Stadionbesucher härter anzieht? Das ist die Masse der Vorfälle auf dem Weg vom Bahnhof zum Stadion. Vielleicht nochmal auf dieses Agreement eingehend. Ein Agreement ist immer eine lose Vereinbarung. Die können Sie rechtlich nicht durchsetzen. Ne, das ist so nett gesprochen, mach das nicht, lass das sein oder so. Aber man kann weitestgehend, nicht immer alle. Ne? So. Und Sie müssen ja auch davon ausgehen, dass der ein oder andere Inhaber wechselt. So, und der Nachfolger, der ist vielleicht nie so nett und freundlich und hält sich an diese Vereinbarung. So, und dieses Verkaufsverbot schafft eine rechtliche Grundlage, das letztendlich auch verwaltungsrechtlich umsetzen zu können. Was aber eigentlich gar nicht unser Ziel ist. Sondern unser Ziel ist ja, nach wie vor kooperativ mit den Inhabern ins Gespräch zu kommen. Und solange es so funktioniert, ist es doch wunderbar. Weil alles andere würde ja letztendlich für die Behörde auch Arbeit bedeuten. Das Verkaufsverbot ist ja durchaus nachvollziehbar, dass Sie das jetzt in eine ordnungsrechtliche Form gepackt haben. Da sind wir jetzt allerdings wieder bei dem Problem, das mitführt. Wenn man die Sachen nicht neu bekommt, es läuft keiner mit 10 Flaschen zum Stadion, sondern vielleicht die eine Flasche, die man aus der Stadt hat, dabei. Ihre Erfahrung dazu? Also, schön wär's, kann ich nur sagen. Also, da sind auch Leute, die Rucksäcke tragen, die ordentlich nach hinten ziehen. Ja. Ist leider nicht so. Das sind aber wenige, die Rucksäcke. Das ist die Ausnahme. Wenn da 10 Glasflaschen drin sind, sind da 10 zu viel. Und ich wiederhole mich gerne, wenn da 10 Dosen drin wären oder 10 Tetrapacks, wäre das in Ordnung. Und also, ich habe immer den Eindruck, Sie vermischen den Begriff Alkoholkonsum. Und trinken aus Glasflaschen. Ja, und der Moment, dass eine Gefahr hinzukommt, also dass entsprechendes Gewaltpotenzial da ist, dass eine entsprechende Aggressivität an den Tag gelegt wird, ne? Also diese Verhaltensweisen, die müssen dazukommen, dass diese Gefahr, wie heißt es so schön im Rechtsbegriff, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit zu einem Schaden führen wird. Aber Herr Harder, wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann ist das größte Problem aus Sicht der Polizei die Masse der Fans, die vom Bahnhof zum Stadion pilgert, sag ich mal, die Ausweise. Ja, wir unterscheiden das in Spielphasen. Wir haben also die Vorspielphase, die uns in der Regel die meiste Arbeit macht, weil wir da halt diesen Konvoi in irgendeiner Form sicher zum Stadion geleiten müssen. Sicher für alle. Für die Anwohner, für Unbeteiligte, für die Fans, für uns. Dann gibt es die Spielphase, die in der Regel die unproblematischste ist. Da gibt es also große Sicherheitspakete, die sind geschnürt, die sind bewährt, die sind erfolgreich. Und die Nachspielphase ist davon geprägt, dass wir also die Fans auseinanderhalten müssen, weil da sind gleichzeitig alle da. Da haben wir aber das Problem Glas nicht. Also sind es. Was Glas betrifft, geht es mit einem großen Prozentsatz um die Vorspielphase, in der Tat. Und da geht es dann auch vor allem um die Auswärtsfans? Ja. Können Sie dann auf der anderen Seite einen VfL-Fan wie den Herrn Siebert verstehen, der dann sagt, wenn es um die Auswärtsfans geht, warum ich? Also ich kann ihn nicht verstehen, weil mir, ich wiederhole mich jetzt zum nächsten Mal, weil mir dieser Grundrechtseingriff einfach nicht einleuchtet. Oder diese Diskrepanz, dieses auf diese Freiheit pochen, auf dieses Glasfläschchen pochen und nicht anzuerkennen, dass der Gewinn, den wir dadurch haben, dermaßen groß ist, dass das einfach zu vernachlässigen ist. Und eine rechtliche Grundlage kann nicht so gestaltet sein, sag mal jetzt, dass in § 16 Bosco jetzt drinstehen würde, es gilt nur für auswärtige Fans. Das ist nicht Diskriminierungsverbot. Genau, das geht juristisch betrachtet einfach nicht. Das sind Sie denn in der Durchführungserklärung, das ist eine Pressemitteilung. Also nochmal, um das nochmal deutlich zu machen, der Anlieger ist nicht betroffen, der friedliche, freundliche Bochumer Fan ist nicht betroffen. Es ist auch nicht der friedliche, freundliche Auswärtsfan betroffen, sondern nur derjenige, der entsprechend aggressiv mit entsprechendem Gewaltpotenzial in Erscheinung tritt. Das heißt, wenn ich dann Samstag mein Fahrrad komme, kann ich mich auf Sie berufen. Und Sie dürfen sich gerne am Planetarium auf die Wiese setzen und in aller Ruhe Ihr Bier trinken. Das teste ich aus. das möchte ich. Vorausgesetzt, Sie werfen anschließend die Flasche nicht. Das fand drauf. Nein, Sie sagten ja, dass der Weg quasi vorgegeben ist. Es würde aber uns noch einen alternativen Weg geben, die Fans zum Stadion, die Gästefans zum Stadion zu bringen. Über die Akademiestraße und Loring. Die Akademiestraße ist abgebunden in der Mitte. Wir müssen die große Masse einfach. Also wir versuchen das manchmal schon, also nur eine Fahrtrichtung in Mitleidenschaft zu ziehen, dass ein gegenläufiger Verkehr schon, ja. Das gelingt uns. In der Regel nicht bei großen Mengen. Also ab mehrere hundert Leuten, das ist ein Ding der Möglichkeit. Da ist Dynamik drin. Das müssen Sie sich einfach mal anschauen. Da ist also wirklich, das ist nahezu nicht steuerbar. Wir können gerade mal noch die Richtung vorgeben, flankieren das ja schon mit Kollegen. Sind alles keine gangbaren Wege. Warum ist es nicht machbar hinten rum? Die Straßen sind zu klein. Der Weg ist wahrscheinlich noch ein Tick länger, kann ich mir vorstellen. Das ist ein bisschen länger, ja. Also möchte es schnellstmöglich durchgetrieben werden. Genau, und die Akademiestraße ist in der Mitte abgebunden. Also da kann man auch nicht mit Fahrzeugen durch. Das kann man ja ändern mit mobilen Pöllern. Ja, das müssen Sie mal den anderen erklären. Genau. Das ist ja aus gutem Grund so gemacht worden, wie es jetzt ist. Sehr gut. Was mich halt wundert, sind diese 3 Stunden Zeitfenster vorher. Das scheint mir relativ lang, um so ein Fußballstadion zu füllen. Mhm. Also noch prinzipiell vom Hauptbahnhof die 1,2 Kilometer zu gehen. Ich denke, das ist auch wieder ein Stück weit aus unseren Erfahrungen so gewachsen, weil wir kriegen von der Bundespolizei in der Regel mitgeteilt, welche Züge von welchen Fans genutzt werden, in welcher Größenordnung. Und dann sind das durchaus Züge, die also so ihre 2 Stunden vorher in Bochum eintreten. 1 Stunde vorher wird das Stadion in der Regel aufgemacht. Und wer dann mal da vorbeikommt, sieht da schon mehrere hundert Leute vor den entsprechenden Blöcken stehen. Andererseits ist es ja so, dass dieses Glasverbot zunächst auf 2 Jahre befristet ist. So steht es auch in der Bochumer Sicherheitsverordnung. Und in diesen 2 Jahren werden ja Erfahrungswerte gesammelt. So, also wie sagt man heute, evaluiert. Hm. Das heißt, bevor dieses Verbot ausläuft, wird ja auch der Politik wieder berichtet. Ne? Weil auch Politik muss ja wieder entscheiden, verlängern wir es, gibt es eine weitere Befristung oder wird es irgendwann entfristet? So, und dann fließen natürlich auch solche Erfahrungswerte mit ein, um zu gucken, kann man es vielleicht reduzieren, kann man den räumlichen Bereich auch nochmal einschränken? Oder ist es alles viel, viel schlimmer und es muss ausgedehnt werden? Das ist die Alternative. Ja, aber auch solche Dinge fließen damit ein und müssen 2014 dann diskutiert werden. Ja. Sie haben ja gerade gesagt, dass das Ganze nochmal nachevaluiert werden muss. Ja. Und der Herr Rader hat gerade gesagt, dass er sehr froh ist, dieses Mittel zu haben. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass man das Ganze dann wieder rückgängig macht, ist nicht wirklich gegeben. Wir entscheiden das nicht. Wir werden gefragt, also wir werden unsere Erfahrungen, die wir statistisch auch aufbereiten, in die Diskussion einbringen und letztendlich eine Empfehlung abgeben. Ja. Und so war es auch jetzt bei der Erstklasse. Mhm. Aber die statistischen Daten dazu haben Sie halt nicht zur Verfügung, das ist gerade da, das habe ich ja schon gesagt. Morgen ist der Grizzella wieder da, ich werde ihn sofort anzapfen. Nein, ich verstehe. Ist auch ein berechtigtes Ansehen, sowas zu erfahren, und das ist ja auch kein Geheimnis. Ja, richtig. Und ich denke, die werden wir nachliefern. Ich denke, das war ja sehr gut, weil das halt... Ich verspreche Ihnen zumindest zu kümmern und in irgendeiner Form eine Rückmeldung. Okay. Ja, also wir freuen uns, dass die Frau Goulart natürlich erstmal diese Idee mitnehmen möchte, die Anlieger, dass es sozusagen noch namentlich, also erwähnt wird, dass man eigentlich die Anlieger nicht unbedingt so kontrollieren muss, weil es betrifft ja halt doch relativ viele Leute, die, also ich meine, da wohnen jetzt nicht so viele Leute, aber es gibt ja nicht so viele Möglichkeiten, da oben in die Quartiere hinzukommen. Also da muss man ja einen Teil der Kastropper Straße nutzen und Gott, 6 Stunden sind verdammt lang. Ja, aber nochmal, der Anlieger an sich ist ja eigentlich nicht derjenige, der letztendlich kontrolliert wird oder in allen Ausmaßen betroffen ist. Nee. So, ich habe gesagt, ich nehme es mit, aber es unterliegt natürlich einer juristischen Prüfung. Ne? Also Jura habe ich jetzt nicht studiert, insofern kann ich Ihnen da jetzt auch keine ausgefeilte Antwort zu geben. Es kann durchaus sein, dass man sagt, nee, also juristisch ist das nicht möglich. Ja. Ich möchte an dieser Stelle auch die Diskussion beenden. Bedanke mich für die rege Beteiligung hier. Ich denke, wir haben beide Seiten gut dargestellt, haben gesehen, dass es auf der einen Seite das Problem der Masse der Auswärtsfans gibt, die da im Vorfeld zum Stadion pilgert, dass es dort auch Verletzte, Scherben, Angriffe auf die Polizei gibt. Auf der anderen Seite, denke ich, haben wir auch gesehen, dass sich der eine oder andere in seiner Freiheit, sei es die Wahl des Biers oder was auch immer, eingeschränkt fühlt, und dass auch diese Differenzierung nach Augenmaß vielleicht an der einen oder anderen Stelle schwierig ist. Wir haben aber, denke ich, eine ganz gute Anregung mit dem Anlieger frei mitgenommen, und ich denke, für alles Weitere sind auch weitere Erfahrungswerte nötig, um dort zu schauen, wie man damit weiter umgeht. Danke mich soweit.